Plagiat oder nicht, diese Frage kann der Formation End One auch egal sein. Sind sie doch gerade bei Depeche Mode Partys eine der meistgespielten Bands außer Depeche Mode selbst und Dauergästen auf Festivals, auf denen ähnliche Musik abgefeiert sind. Hier sind End One mit Wasted.